Hey! Hi! Was los? Nichts. Wer ist denn da? Der Improved schon wieder. Schon wieder? Was willst du jetzt schon wieder? Suchst du immer noch Freunde? Nee, ich wollte nur anrufen. Ich krieg jetzt einen Drink von meinem Freund, weil ich jetzt anrufe. Ja? Ejo. Ist es dein... Wie lange seid ihr schon zusammen? Wieso lachst du denn? Ich bin nicht mit dem zusammen, Mann. Bist du nicht? Ja, das ist ein Spack. Ein Spacken? Aber ist dein Freund, oder was? Aber. Du hast doch gerade gesagt, dein Freund. Mein bester Kumpel. Ist dein bester Freund? Wie best ist eure Freundschaft denn? Lol. Hä? Ist eine ganz normale Freundschaft, du Idiot. Mit Liebe oder ohne? Liebst du deinen Freund? Was? Liebst du deinen Freund? Nö. Nee? Nö. Hast du ihn auch nicht lieb? Nö. Auch nicht? Dann seid ihr auch keine besten Freunde, Digga. Okay? Nö. Okay, was wolltest du denn noch? Keine Ahnung. Okay. Ich wollte mal jemanden grüßen. Ja, wen denn? Den Terra, den Michael, ja? Nietzsche und noch den Len. Und den Günther, ne? Ja. Okay. Okay, mein Freund, dann mach's gut, ne? Ja. Und denk dran, IDL, ne? Nee, ja. ILD meine ich. ADGDL. Nee, ILD. Ja. Okay, fuck you, tschüss. Ja, ciao. Was war das? Ja.